throws is so distinct, it could have been picked if it had been real. Wollen Sie einen Sonnenblumenkern? Nichts trocknet schneller als eine Träne. Trocknet schneller als ein Träne. Nicht trocknet schneller als eine Träne. Nichts trocknet schneller als eine Träne. Nichts trocknet schneller als eine Träne. Es ist nie zu spät. Wollen Sie einen Sonnenblumenkern? Wollen Sie einen Sonnenblumenkern? Das ist eine gute Maßnahme. Ich liebe die alten Fragen. Der Leuchtturm liegt im Kanal. Der liegt schon lange da. Es ist ein Stück davon übrig geblieben. Das Fundament? Ja. Und nun? Nicht mehr. Keine Möwen? Keine Möwen. Und der Horizont? Nichts am Horizont? Was soll denn schon am Horizont sein? Die Wogen. Wie sind die Wogen? Die Wogen? Aus Blei. Und die Sonne? Keine. Sie müsste eigentlich gerade untergehen. Schau gut nach. Denkste? Es ist also schon Nacht. Nein. Was dann? Warum diese Komödie jeden Tag? Man kann nie wissen. Eher Wunder als Komödie. Du hast ja dein Herz gesehen. Du hast ja dein Herz gesehen. Wollen Sie einen Sonnenblumenkern? Ha ha ha! es ist nie zu spät. Wollen Sie einen Sonnenblumenkern? Ich liebe die alten Fragen. Hat denn was von sich gegeben? Excuse me, bist du Verliebte? In meinem ganzen Kopf macht es nur noch piep, piep, piep. Ich begriff, dass ich am Boden liegte. Kurz war die Reise nicht. Die Skala ist gebrochen, sobald ein Fehler passiert. Schöne Grüße zum Bodensee. You say it's about life. So I got scared, tidy tips. Aber mal unter uns, dafür zahlst du ja auch. Da ist was weggebrochen, als ich meine Hose zerrissen habe. Das Herz schlägt, ich höre es schlagen, in ein Zelt hinein. Man gewöhnt sich dran, alles nur mit einer Hand zu machen. Schön so ein Handschuh. Ich habe einen schweren Fehler begangen. Ich habe dir meinen Schlüssel gegeben. Warum musst du so übertreiben? Ist Real Life nicht elsewhere? Es ist zu neuen. Woher soll ich denn auch wissen, dass es ihn gibt, wenn ihn noch keiner vorher gesehen hat? Wollen Sie einen Sonnenblumenkern? Mi Geht doch. Ich liebe die alten Fragen. Und die Sonne?